Abschnitt 5 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von D. Höfelmeier. Miniaturen von Karl Hauptmann. Im Grenzwalde. In den einsamen Waldkronen im Nachtdämmer regte es sich rauschend und verwehend. Es knisterten Äste, es kamen aus dem Grunde wie geflüsterte Laute und trieben ums Ohr, es kamen wie zuckende Scheine, die sich nicht hellen wollten, es war einsam, tief verlassen. Im Waldgrunde waren die Wasser ohne Laut, nur dann und wann sprang eine Welle auf wie zum Spiele, die längst weiterging im unerlösten Geriesel und Gemurmel. Die Lüfte waren in ewiger Unruh, das Blut des Lauschers war in ewiger Unruh. Dämmertief sang alles aus nie geklärter Wehmut, die Sprache der einsamen Waldgründe und der Eulenklüfte und der weich wehenden Nacht. Der Mann, der da im Waldgrunde dicht am Wildzaun lag und lauschte, begann noch immer nicht, sich zu regen, ob er 2000 Stimmen nun langsam empfand und die stille Welle ihm wie mahnend aus seinem tiefen Versunkensein ans Ohr schlug. Er war noch gebunden in seiner Versunkenheit und ganz erstarrt. Er lag in tiefer Nacht im Waldgrunde und fühlte jetzt wohl auch, dass seine Hände in das Moos griffen, in kühles, feuchtes Moos, und dass seine Hände noch immer sich krampften. Aber lösen konnte er die Hände nicht. Es deuchte ihm plötzlich, als wäre er so am Waldboden im Moose angeschmiedet und als ob er nie dran denken könnte, sich aus seinen Fesseln aufzurütteln und wieder, irgendwohin, zurückzukehren. Solche Gefühle kamen und schwanden. Dann hatte er lange ohne Gefühle und Wünsche gelegen, ehe er empfand, dass er auch mit dem Gesicht im Moose lag und dass der feuchte Moder der Walderde ihn anwehte. Ja, nun begann er auch einen hellen Blick zu tun. Nun fühlte er die Lage, in der er noch immer erstarrt lag. Er hatte die Hände ins Moos gekrampft, wie ein Gefallener auf dem Schlachtfeld, und irgendein Fall hatte ihn mit dem Gesicht ins Gras beißen machen. Solcher Gedanke durchzuckte ihn. Er hatte wie ein weiches Gefühl von heißem Blut, das aus einer Wunde rann, und wie ein Lachen ging in ihm. Aber alles verwehte noch einmal. Alles ging unter in ihm. Nur die Äste einer Tanne rieben sich und gaben ein seltsames Seufzen, und am Himmel die Wolken trieben unter Sternen. Und einmal kam ein Schimmer über den Menschen, der im Moose lag, wie ein Toter lag, hingestreckt auf dem Bauche, wie in ein Fall hingebracht, und der sich seitdem noch nicht gerührt hatte. Es hatte einen Kampf gegeben, die Grenzwächter hatten den jungen, furchtlosen Kerl umstellt und verfolgt wie ein Edelwild. Und am Zaune beim Herüberspringen hatte es endlich ein Packen und Zerren gegeben, freilich in dunkler Nacht. Und nur ein Wunder, dass jetzt der Mensch so einsam in dem Moose lag. Die beiden Grenzwächter lachten auf dem Heimwege, sie gingen längs auf der Chaussee zum Grenzhause zurück und hatten einen Hemdfetzen und ein Halstuch in Händen, was sie dem verwegenen Burschen im letzten Augenblick heruntergerissen. Aber weiterzugehen hatten sie dann nicht gewagt. Und Sargasser hatte den Sprung getan und hatte sich dann geduckt und niemand konnte noch wissen, wohin er plötzlich in die Dunkelheit entkommen war. Er selber, Sargasser, wusste nun auch kaum wohin. Er hatte sich nämlich nur ducken wollen, so etwas war ihm in den Sinn gekommen wie ducken und stille sein wie ein Hase in der Furche, da geht doch ein Spürhund einmal vorüber. So etwas war in ihm aufgestiegen. Aber er lag längst schon mitten im Moose und rührte sich nicht, mitten aufs Gesicht hatte es ihn hingelegt, und die Hände dachten noch immer, dass sie sich an die Planke des Wildzaunes halten müssten, um den Sprung zu wagen. Sargasser erwachte jetzt zum dritten Male, aber da sah er auch, dass es Nacht um ihn war, dass der Wald einsam rauschte, hörte er, dass der Bach stille murmelte, fühlte er, dass er im Gesicht blutete, fühlte er. Er griff an den Hals, er richtete sich verstohlen auf, er horchte, er spürte in die Nähe, leise kroch er ein Stück im Waldgrunde hin. Er merkte, dass seine Kleider zerrissen waren. Er konnte nun auch in der Ferne die dunklen Stämme sehen. Der Sternendämmer kam, lautlos umfloss er den Waldsaum. Da erhob sich Sargasser, jetzt wusste er, dass er seinen Verfolgern entgangen war. Die seltsamen Plätscherlaute, als er am Bache sich Wasser in die hohle Hand schöpfte und sein Gesicht wusch, erweckten oben in den Kronen schlummernde Vögel. Man hörte ein Flattern und Flügelschlagen und ängstliches Aufkreischen. Dann nur wieder die ewigen, weiten, rauschenden Wogen der Wälder, dass er endlich ganz bei sich war. Ein schöner Kerl, dieser Sargasser, toll wie ein junger Hengst und frei und lose. und es musste immer was geben, was das Blut umwühlt. Wie ein Wiehern kam aus ihm. Lustig und launig war er, und er nahm die Kämpfe so hin, wie wenn sie dem Leben erst Sinn geben. Seine großen, wasserklaren Augen und seine breiten, weißen Zähne lachten, dass man gar nicht dachte, dass aus so einem jungen Kerl ein so tiefes, mächtiges, so echtes Gelächter und solch toller Mut ausbrechen konnte. Wenn er mit den Grenzwächtern im Grenzhause zusammenkam, da tat er wie ein großer Herr. Da war es ihm eine Lust, so zu tun, als wenn ehrliche Feinde eigentlich Freunde und Gevattern wären. Und ein ehrlicher Kerl war er. Das fühlte jeder. Groß und schlank und Glieder wie aus Eisen. Wenn der sich losriss, konnten drei erhalten, ein Ruck und ein Lachen in den Lüften. Und dann rauschte nur die Waldnacht. So war es auch heute gewesen. Am Wirtstische im Würfelspiel hatte Sagassa heute noch dazu Glück gehabt. Ein paar Alte und der Wirt hatten sich schließlich etwas übellaunig auf dem Kopfe gekratzt und ausgespien und geflucht. Und die Grenzwächter hatten nur ein wenig von Ferne zugesehen. Aber sie hatten schon gewusst, dass Sagassa nicht leer in der Nacht am Grenzhause vorüberging. So hatten sie ihn dann draußen fast an der Grenze noch halten wollen. Aber das war Stunden her, obgleich Sagassa die Zeit nicht gefühlt hatte. Und nun stand er und wusch sich die Wunde an der Stirn. Der Kopf summte ihm. So etwas war ihm völlig gleichgültig. Darauf kam es jetzt gar nicht an. Er begann noch einmal am Zaune sich umzusehen. Richtig, richtig. Hier am Stacket hing noch ein Fetzen, der ihm vom Rocke gerissen. Der ganze Rock hing wirklich. Sie hatten ihm im Kampfe die Jacke vom Leibe ziehen wollen und er hatte sie ihnen gelassen. Jetzt merkte er, dass es gar nicht mehr einmal die Grenzwächter gewesen, nur seine Angst noch, und er begann noch lauter zu lachen. Da oben im Nachtraum regte er sich von neuem und begann flügelschlagend fortzuziehen. Dann hatte er alle Kräfte beisammen und spähte in tiefer Stille und im ewigen Knistern und Rauschen. Da sah er seinen Packen im Moose liegen, auch den hatte er gerettet. Sein Weib daheim war jung. Sie hatte den jungen, wilden Kerl mit Leidenschaft angesehen, wie alle Dorfmädel. Wo er hinkam, war er mitten im Wirbel, und bei niemand, bei Alten und Jungen nicht, war Ruhe gewesen, wenn er gekommen. Nun saß sie daheim in der kleinen Hütte an der Dorfstraße und ahnte gar nicht, wie er es draußen trieb. Es war nachtschlafende Zeit, und sie lag und schlief, die Kinder neben sich im Bett, weil er nicht gekommen war. Eine junge, volle Bauerndirne, die gar nur dachte, dass er über der Grenze in Geschäften gebunden wäre. Heidi, freilich, auch darin. Er hatte einen hellen Schädel, ein gelernter Steinhauer, daraus wusste er schon Kapital zu bringen. Drüben über der Grenze hatte er eine Menge Arbeitsleute, die für ihn Tag um Tag auf den Steinrücken saßen und Pflastersteine aus den grauen Blöcken schlugen. Aber so nebenher, da musste auch noch ein Spaß sein. Genug Geld brachte er immer und Laune so viel wie Kraft. Wenn er in der Grenzschenke die verliebten Blicke der Töchter sah, trieb er es so toll wie zu Hause. Wie Frau Sagassa draußen in der Nacht pochen hörte, war sie schlaftrunken an die Haustür gelaufen, im Hemde, wie sie war, und hatte den Riegel weggeschoben. Jetzt kam er wild und übermütig, obgleich er draußen im Moose stundenlang auf dem Gesicht blutend gelegen, und umgriff die Halbnackte und trug sie wie ein Spielball lachend in die dunkle Stube. Da war er nicht groß zu erzählen bereit, von drüben ein paar Worte. Und wie die Frau doch noch die Lampe nahm und der kleine Schein unter den dicken Deckenbalken auf den Esstisch sich legte, da sagte er nur lachend, manchmal geht's eben so, dass man nie glatt durchkommt und dass einem die Grenze an die Gurgel greifen. Greifen und fahren lassen, sagte er lachend. Ach Jesus, Jesus, sagte sorglich die Junge und streichelte seine Haare von der Wunde weg. Mach nie erst ein Gerede, sagte er. Ein Spaß muss sein in der Welt, lachte er und zog seine zerrissenen Hosen ab und hing in Gemeinschaft mit der Frau seine nassen, schmutzigen Kleider aufs Ofengestänge, ehe er mit ihr ins Bett kroch. Ein Spaß muss sein, sagte er, aber diesmal war's höchste Zeit, dass ich über den Zaun sprang. Himmel, hu! Und er fühlte die Nackte, die sich an ihn schmiegte, ihren Atem und ihren Herzschlag fühlte er und eine Tollheit erfüllte ihn wie ausgelassen. Ein Galgenstrick. Er wieherte wie ein junger Hengst, so im losen Spiel schien alles in ihm. Dann lag er und schlief bis in den Tag, und seine großen Zähne sah man und sein Schnarchen und seine schütternden Atemstöße hörte man, während die junge Frau um die Ofenbank lief mit losen Haaren, die noch ganz gezaust waren, und die Kinder um sie liefen und herumstanden. Ende von Abschnitt 5.